Erster ein Lied von David. Herr, ich rufe dich. Komm schnell zu mir. Höre meine Stimme. Zweiter, mein Gebet soll wie ein Opfer für dich sein. Ich hebe meine Hände zu dir. Dritter, Herr, bewache meinen Mund. Achte gut auf das, was ich sage. Vierter, hilf mir, damit ich nichts Böses denke. Ich will keine schlechten Dinge tun. Fünfter, ein guter Mensch darf mich korrigieren. Das ist gut. Ich bete gegen böse Taten. Sechster, ihre Anführer fallen tief. Dann werden sie merken, dass meine Worte wahr sind. Siebter, unsere Knochen liegen auf dem Boden. Wir sind in großer Gefahr und nah am Tod. Achter, Herr, ich sehe auf dich. Bei dir bin ich sicher. Lass mich nicht sterben. Neunter, schütze mich vor den Fallen. Böse Menschen wollen mich fangen. Zehnter, die bösen Menschen sollen in ihre eigenen Netze fallen. Ich gehe sicher vorbei.